Ich war in Alabama im Gefängnis, in Florida, in Georgia, in Mississippi, in Virginia. Und ich bin bereit, in Chicago ins Gefängnis zu gehen. Wir haben Macht. Macht, die nicht aus Kugeln und Gewehren kommt. Aber wir haben Macht. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder eines Tages in einem Land leben werden, wo sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Ich habe heute einen Traum. Du bist erledigt. Die Ermordung Dr. Martin Luther Kings und das FBI. Feature von Klaus Bredenbrock. Am 4. April 2018 ist es 50 Jahre her, dass der amerikanische Bürgerrechtskämpfer Dr. Martin Luther King Jr. in Memphis, Tennessee mit einem Schuss aus einem Präzisionsgewehr regelrecht hingerichtet wurde. Inzwischen ist sein Geburtstag, der 15. Januar, in den USA zum Nationalfeiertag geworden. Alljährlich wird landesweit an sein Vermächtnis erinnert. On this Martin Luther King Jr. Day, 1200 people signed up to ride the celebration train. Many saying that his message is more important than ever in this political climate. Auch in Kalifornien kommen die Menschen am 15. Januar zu einer zentralen Kundgebung in San Francisco zusammen, aus Oakland und Berkeley mit der U-Bahn, aus San Jose mit einem kostenlosen Sonderzug. Hey, hey, what do you say? MLK every day. Hey, hey, what do you say? MLK every day. Täglich solle Martin Luther King präsent sein, rufen die Demonstranten. We need unity, peace and love. It's very easy. Immer wieder wird an seine berühmte I have a dream Rede erinnert. An seinen Traum. We must keep Dr. King's dream alive to bring unity and love to this world. In Oakland, vor 50 Jahren noch Sitz des Hauptquartiers der Black Panther Party und zuletzt Gründungsort der Bewegung Black Lives Matter, reinigen Jugendliche am Martin Luther King Day öffentliche Parks, begrünen Brachflächen und Pflanzengemüse. About 200 volunteers helped clean up Mary Jane Hammond Park. They did some landscaping in addition to picking up trash and painting old trash cans. Präsent sind aber auch Wut und Enttäuschung über Diskriminierung und alltägliche Benachteiligung, die auch die 8 Jahre Amtszeit des ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama überdauert haben. Donald Trumps Nähe zur neuen Rechten und zum Ku Klux Klan haben zu neuen Spannungen geführt und zu blutigen Auseinandersetzungen in vielen Orten der USA. So wie die Rassenkonflikte sich in Amerika darstellen, ist das nichts Neues. Sie waren immer da. Endlich kommen sie wieder an die Oberfläche und die Menschen sehen sich so, wie sie wirklich sind. Mich überrascht, wie sehr das Vermächtnis Martin Luther Kings allein auf die Bürgerrechte reduziert wird. Vollkommen in Vergessenheit geraten scheint Kings vor allem in den letzten Lebensjahren deutlich gewordene Wandlung zum sozialen Ankläger, zum radikalen Kritiker des politischen Systems der USA, das seiner Ansicht nach auf Ausbeutung und Militarismus beruht. Dabei war es vielleicht gerade diese Wandlung, die King vor 50 Jahren das Leben kostete. Möglich, dass der Tod ihn nicht einmal sonderlich überrascht hat. Das lässt zumindest seine letzte Predigt erahnen, gehalten in Memphis, Tennessee, am Vorabend des Attentats. Und dann landete ich in Memphis. And some began to say the threat, or talk about the threat. Und einige sprachen von den Drohungen, die im Umlauf waren und von dem, was mir von einigen unserer kranken weißen Brüder widerfahren könnte. Nun, ich weiß nicht, was geschehen wird. Schwierige Tage liegen vor uns, aber das macht mir jetzt wirklich nichts aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache mir keine Sorgen. Wie jeder andere würde ich gerne lange leben. Langlebigkeit hat ihren Wert. Aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. Und ich habe hinüber gesehen. Ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht mit euch dorthin. Aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk in das gelobte Land gelangen werden. Und deshalb bin ich heute Abend glücklich. Ich mache mir keine Sorgen wegen irgendetwas. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Der Anlass für Kings Reise nach Memphis. Am 5. April ist eine Demonstration zur Unterstützung von 1300 überwiegend schwarzen Müllarbeitern geplant, denen das Streikrecht und angemessener Lohn versagt wird. Schon bei der Ankunft ist die Atmosphäre explosiv. Dem Bürgerrechtler wird klargemacht, dass er nicht erwünscht ist. Frank Holloman, 10 Jahre lang leitender Inspektor im Büro des FBI-Chefs J. Edgar Hoover in Washington und 1968 Polizeidirektor von Memphis, händigt ihm eine Verbotsverfügung für den geplanten Protestmarsch aus. Schon beim Abflug in Atlanta gab es eine Bombendrohung gegen Kings Maschine. Trotzdem wirken King und seine Begleiter entschlossen. Martin came to Memphis to support the sanitation workers. Coretta King, Martin Luther Kings Witwe. Who were engaged in a strike for better wages and working conditions. Martin kam nach Memphis, um die Müllarbeiter zu unterstützen, die sich in einem Streik für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen befanden. Und er glaubte, es sei wichtig, sie zu unterstützen. Weil sie arbeiteten und trotzdem arm waren. Diese Männer arbeiteten hart. Der Pfarrer Billy Kiles, ein Weggefährte Kings aus Memphis, hatte die Auseinandersetzungen von Anfang an miterlebt. Und hatten auch nach einem Monat Arbeit immer noch Anspruch auf Sozialhilfe. So niedrig war ihr Lohn. Sie konnten sich nach Feierabend nirgendwo waschen. Sie konnten sich mittags nicht die Hände waschen. Sie konnten nirgendwo zur Toilette gehen. Es sei denn, jemand war so nett und ließ sie unterwegs das Badezimmer benutzen. Und wer wollte schon Müllmänner in seinem Badezimmer? Zwei wurden bei einem Arbeitsunfall getötet. Und es gab nicht einmal Geld, um sie zu beerdigen. Ihre Arbeitsbedingungen waren einfach schrecklich. Sie hatten diese Blechtonnen. Kamen in den Hof, um den Müll abzuholen, stopften ihn in eine Blechtonne, hoben ihn auf die afrikanische Art auf den Kopf, trugen ihn zurück zum Wagen und gingen so oft hin und her, wie es nötig war. Wenn sich im Müll Flüssigkeiten befanden, die nicht in einem Behälter waren, floss das in die Mülltonne. Die Mülltonnen hatten Löcher. Und so lief diese Brühe an ihnen herunter, während sie den Müll wegtrugen. Es war schrecklich. In dieser Situation stellt sich King demonstrativ auf die Seite der Streikenden. Eine Haltung, die vom weißen Bürgermeister der Stadt, Henry Loeb, als Kampfansage verstanden wird. Der Arzt Dr. Ernest Franklin erinnert sich. Rassismus und die damit verbundene Feindseligkeit war in Memphis, Tennessee, sehr weit verbreitet. Und der Schwarze versuchte, seine Macht zu zeigen. Obwohl es in der Müllarbeitergewerkschaft auch Weiße gab, war es praktisch beschlossene Sache, es darauf ankommen zu lassen. Bürgermeister Henry Loeb war sehr wohlhabend, von großer Statur, hart und direkt, und er hatte Mühe, seine Meinung zu ändern. Er hatte einen Polizeidirektor, der davor FBI-Agent gewesen war. Er hatte wirklich gute Leute an den entscheidenden Stellen und einen klaren Beschluss gefasst. Er wollte diese Gewerkschaft zerschlagen. Knapp eine Woche zuvor hatte Martin Luther King schon einmal Memphis besucht, um die Streikenden bei ihrer ersten großen Demonstration zu unterstützen. Doch der gewaltfrei geplante Marsch war schon nach kurzer Zeit außer Kontrolle geraten. Das FBI hatte sich vorgenommen, King und den Protest der Müllarbeiter zu diskreditieren. We do know now that young guys. Wir wissen jetzt sicher, dass junge Typen bezahlt worden waren, um den Marsch zu stören und zu unterbrechen. Not necessarily to make it as violent as it turned out to be. Nicht unbedingt so gewaltsam, wie es sich dann herausstellte. They overreacted. They could have isolated. Die Polizei überreagierte einfach. Sie hätten diese Jungs isolieren können. But rather than do that, they waded into the crowd. Aber stattdessen drangen sie in die Menge und schlugen auf jeden ein. Bankangestellte, Prediger, Lehrer, auf jeden, der marschierte. Auf meine 8-jährige Tochter kam ein großerstämmiger Polizist zu und sprühte ihr Reizgas in die Augen, obwohl sie einfach nur mitlief. Die Bilder der Gewalt aus Memphis waren für eine bald darauf geplante Großveranstaltung in der Hauptstadt Washington ein herber Rückschlag. Martin King wusste, dass er in Memphis einen friedlichen Marsch organisieren musste. Er sagte, wir müssen nach Memphis. Denn genau darum geht es bei der Kampagne der Armen. Die Kampagne der Armen war anders als alles, was wir bis dahin versucht hatten. Wir wollten nach Washington fahren. Nicht um Reden zu halten und wieder zurückzufahren. Wir wollten Reden halten, Zelte aufbauen und so lange vor dem Weißen Haus kampieren, bis dieses Land etwas gegen die Armut tat. Und Martin war klug genug, diesem Marsch sein schwarzes Gesicht zu nehmen. Dass man nicht einfach sagen konnte, das sind ja nur ein paar Schwarze, die sich blöd aufführen. Er fuhr in die Appalachen, in andere Gegenden, holte die Armen weißer, brauner und gelber Hautfarbe, holte die Armen des Landes und plante eine Kampagne der Armen. Lord, I've really been real stressed, down and out, losing ground. Although I am black and brown, problems got me pessimistic, brothers and sisters keep messing up. Why does it have to be so damn tough? I don't know where I can go to let these ghosts out of my skull. My grandma passed, my brother's gone. I never at once felt so alone. I know you're supposed to be my steering wheel, not just my spare tire. But Lord, I ask you. Memphis ist die größte Stadt im Bundesstaat Tennessee. 1968 herrscht hier faktisch Rassentrennung. Dass Martin Luther King seit 1964 auch Träger des Friedensnobelpreises die streikenden Müllarbeiter unterstützt, macht aus einem lokalen Konflikt eine Konfrontation von nationaler Bedeutung. Durch seine Anwesenheit geraten die Ereignisse in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. King und seine Begleiter wohnen im einfachen Lorraine Motel, eine der wenigen Unterkünfte, in denen auch Schwarze problemlos ein Zimmer bekommen. Sie mieten mehrere Zimmer in der ersten Etage. King übernachtet in Raum 306. Am Abend des 4. April 1968 tritt er auf den Balkon vor seinem Zimmer. Der USA-Korrespondent der ARD, Gerd Ruge, berichtet am Morgen danach. Aus dieser Tür trat gestern Abend Dr. Martin Luther King. Hier ging er diese wenigen Schritte zum Gelände. Er beugte sich hinunter, um mit einem Freund, der aus Chicago kam, darüber zu sprechen, welches Lied am nächsten Tag bei der Demonstration gesungen werden sollte. Und dann fiel ein Schuss von drüben aus einem alten, halb verfallenen Gebäude. Dort, so scheint es, hat der Schütze gestanden. Dr. Martin Luther King taumelte vornüber. Unten unter mir sieht man noch die Reste des großen Blutflecks, der sich bildete. Dann fiel er zurück hinten auf ein Gestell, das kurz hinter mir steht. Und dann wurde er ins Krankenhaus gebracht und dann war er tot. Der größte Schock, den die amerikanische Bürgerrechtsbewegung bisher erlebt hat, der größte Schock, nur noch vergleichbar mit der Ermordung Präsident Kennedys in der jüngsten Geschichte der USA. Zum Zeitpunkt des Attentats waren King und ich die Einzigen auf dem Balkon. Ich war gerade 5 Schritte von ihm entfernt, als der Schuss fiel. Ich blickte über den Balkon. Die Menschen duckten sich, denn sie wussten nicht, ob der Schütze weiterschießen würde. Ich blickte zurück und sah, dass es Martin vom Geländer zurück auf den Balkon geworfen hatte. Ich rannte an seine Seite. There was a gaping hole in und the right sah ein klaffendes Loch in seiner rechten Gesichtshälfte. Es gab noch eine größere Wunde unter seinem Hemd, die ich nicht sehen konnte. Because the bullet, weil die Kugel, ein Dumm-Dumm-Geschoss, nicht glatt durchschlägt und zerplatzt. Sie zerfetzte einen Teil seines Brustkorbs. And blood was everywhere. Überall war Blut. In über 100 Städten kommt es nach der Ermordung Kings zu Aufständen, bei denen 39 Menschen ums Leben kommen, etwa 2600 verletzt und rund 21.000 Personen verhaftet werden. Doch als zwei Monate später Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy in Los Angeles erschossen wird, scheint die Lage der Schwarzen schon wieder in Vergessenheit geraten zu sein. Die Olympiade in Mexiko im Oktober 1968 ändert das. Die Sprinter Tommy Smith und John Carlos strecken bei der Siegerehrung zur Gold- und Bronzemedaille im 200-Meter-Lauf die Faust in den Himmel. Über die Faust haben sie einen schwarzen Handschuh gezogen. Mexico City was the first time. In Mexiko wurden die Olympischen Spiele erstmals live übertragen. Tommy Smith, 50 Jahre danach. Therefore, people saw immediately what I did all around the world. Darum sahen die Menschen auf der ganzen Welt, was ich tat. Therefore, I became infamous in one. Innerhalb einer Sekunde war ich total unbeliebt. In the eyes of America, it was wrong because I used the flag as. In den Augen Amerikas war es falsch, weil ich die Flagge als Bühne benutzt hatte, um voranzukommen. So I had no other means to do anything. Ich hatte keine anderen Mittel als den Wettkampf und ich benutzte ihn, um meine Vorstellung von Freiheit bis an die Grenze auszureizen. Es wurde erwartet, dass du für dein Land läufst, die Hand aufs Herz legst und amerikanische Songs singst. Aber das Land behandelte mich nicht gleich. Es gab keine Gleichheit. Bei der Siegerehrung im 200-Meter-Lauf standen zwei farbige Amerikaner auf dem Treppchen. Als erster Tommy Smith, der einen neuen Weltrekord gesetzt hatte, und als dritter John Carlos. Die beiden trugen keine Schuhe, sondern schwarze Socken. Sie hatten schwarze Schals um den Hals gewickelt und als die amerikanische Hymne erklang, erhoben sie die geballte Faust, die in einem schwarzen Handschuh steckte. Sie sahen nicht, wie es die Zeremonie vorschreibt, die amerikanische Flagge an, sondern hefteten ihre Blicke auf den Boden. Das war der Eklat. Ein offener Bruch der Regeln und der angekündigte Protest. Im Kreuzfeuer der Fragen rief Tommy Smith hinterher aus: Wir sind Neger und wir sind stolz darauf. Tommy Smith und John Carlos wurden aus der amerikanischen Mannschaft ausgeschlossen. Man teilte ihnen mit, sie seien nicht länger Gäste im Olympiadorf. King wurde am 4. April ermordet. Ich weiß, wo ich am 4. April war, an der San Jose State University. Ich war kaum alt genug, zu verstehen, was im Süden passierte. Und als er getötet wurde, nahm mir das den Mut, mit der Ausbildung weiterzumachen. Doch bei seinen Vorbereitungen auf die Olympiade trifft er in San Jose auf Dr. Harry Edwards, der ihn für das Olympic Project for Human Rights begeistert. Wir trafen uns, wir redeten und die Idee wuchs, bis ich dann auf dem Siegerpodest stand. Unser Einfluss hatte zugenommen und wurde groß genug, auf der ganzen Welt gehört zu werden. Tommy Smith verbreitete eine Idee über die ganze Welt. Das Olympische Projekt für Menschenrechte. Ich sagte kein Wort. Es war eine stille Geste, die in der ganzen Welt gehört wurde. Martin Luther King stirbt zu einem Zeitpunkt, als der Staatsapparat offen Krieg gegen militante Schwarze führt. Bereits im Sommer 1967 war es in über 100 Städten zu bürgerkriegsähnlichen Aufständen gekommen. Allein in Detroit wurden in wenigen Tagen 43 Menschen getötet. Die Black Panther Party, eine Organisation radikaler Schwarzer, galt als Staatsfeind Nummer 1. Zwei Tage nach Kings Tod kam es in Oakland zu einer Schießerei mit der Polizei. Dabei töteten die Beamten das Panther-Mitglied Bobby Hutton mit 12 Kugeln, nachdem dieser sich bereits ergeben hatte. Anfang 1969 töten FBI-Agenten drei weitere Parteimitglieder, Im Dezember wurde der Vorsitzende der Ortsgruppe Chicago, Fred Hampton, im Schlaf erschossen. Was im ganzen Land zur Zeit der Wettkämpfe des Tommy Smith passierte, ist ganz einfach. Es war Rassismus. Die Machtstrukturen töteten, um ihre Macht zu behaupten. Und es waren die Schwarzen, die getötet wurden, weil wir diejenigen waren, die jene bekämpften, die glaubten, wir sollten Menschen zweiter Klasse bleiben. Die Black Panther Partei sagte, das wird nicht passieren. Wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Tommy Smith war ein sehr junger Typ, der für Gewaltfreiheit war. Und ich wusste nicht genau, was ich tat. Außer das Richtige. Und das gewaltfrei. Doch wer schoss auf den Friedensnobelpreisträger Martin Luther King? Heute wissen wir, dass auch der für Gewaltlosigkeit stehende Bürgerrechtler von hochrangigen Vertretern der Johnson-Administration zum Staatsfeind erklärt worden war. Dabei hatte es wenige Jahre zuvor noch so ausgesehen, als könne es ein Bündnis geben zwischen dem pazifistischen Prediger und jenen Vertretern des Washingtoner Establishments, die begriffen hatten, dass sich gleiche Rechte für Schwarze und Weiße nicht auf Dauer verhindern ließen. King traf sich mit Präsident Kennedy im Weißen Haus. Er hatte dessen Wahlkampf unterstützt und die Zusage erhalten, mit dem Civil Rights Act die sichtbarsten Formen der Rassendiskriminierung zu beenden. Doch King forderte nun auch soziale Gerechtigkeit. Wir haben es heute mit anderen Themen zu tun als damals in Birmingham und Selma. Damals wollten wir der legalen Rassentrennung ein Ende machen und all den Erniedrigungen und Demütigungen, die mit dem System der Rassentrennung verbunden sind. Nun streben wir nach echter Gleichheit und das ist viel schwerer. Es hat das Land nichts gekostet, Rassentrennung und Tresen aufzuheben. Aber es wird Milliarden Dollar kosten, einiges von dem zu verwirklichen, was jetzt gefordert ist. 1968 fließen die Milliarden in den Vietnamkrieg. Eine Beendigung des Krieges ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, im Pentagon und im Weißen Haus diskutiert man die Ausweitung des Krieges. Genau die Programme, die wir heute brauchen, werden wegen des Krieges in Vietnam nicht in dem Ausmaß verwirklicht, wie sie sollten. Das Herz der Nation ist in Vietnam. Und wo dein Herz ist, da geht dein Geld hin. Insofern ist dieser Krieg selbst uns dazwischen gekommen. Am 4. April 1967 hält King in der New Yorker Riverside Church eine aufsehenerregende Predigt. Unter der Überschrift Beyond Vietnam artikuliert er einen Frontalangriff gegen die Politik von Präsident Lyndon B. Johnson, hält jedoch trotz der gewaltsamen Unruhen in den Ghettos der USA am gewaltfreien Widerstand fest. Als ich mit den verzweifelten, ausgestoßenen und zornigen jungen Menschen marschierte, habe ich ihnen gesagt, dass Molotow-Cocktails und Gewehre ihre Probleme nicht lösen würden. Ich habe versucht, ihnen mein tiefstes Mitgefühl und meine Solidarität zu bezeugen, gleichzeitig aber meine Überzeugung aufrechtzuerhalten, dass gesellschaftliche Veränderungen am sinnvollsten durch gewaltloses Handeln herbeigeführt werden. Aber sie fragten, und das mit Recht, und was ist mit Vietnam? Sie fragten, ob unsere Nation denn nicht massive Gewalt anwendet, um ihre Probleme zu lösen, um die Veränderungen herbeizuführen, die sie wünscht. Diese Fragen trafen mich tief. Und ich wusste, dass ich niemals wieder meine Stimme gegen Gewalttaten der Unterdrückten in den Ghettos erheben könnte, bevor ich nicht eindeutig den größten Gewaltlieferanten in der heutigen Welt angesprochen habe, meine eigene Regierung. Um dieser Jungen willen, um dieser Regierung willen, um der Hunderttausende willen, die unter unseren Gewaltakten zittern, kann ich nicht schweigen. Der ARD-Korrespondent für die USA, Gerd Ruge, hatte Martin Luther King oft bei seinen Aktionen begleitet und seit Anfang 1967 eine neue Stoßrichtung seines Kampfes wahrgenommen. Zum ersten Mal ging es nicht mehr um Bürgerrechte und Wahlrechte, es ging um soziale Rechte, um die Rechte der Mitarbeiter der städtischen Reinigung und der Müllabfuhr, für die Martin Luther King eintreten wollte. Das hatte er noch nie getan in dieser Form. Also dachten wir, wir müssen sehen, was sich hier in der Bürgerrechtsbewegung verändert hat. Niemand hat angenommen, dass dort eine große Verschwörung gewesen sei. Wir hatten eben zu viele solcher Morde und Überfälle im Süden erlebt. Es waren zu viele schon umgekommen, ohne dass da ein großes Komplott zu erkennen war. Und so haben wir das auch nicht zur Kenntnis genommen. Wir haben das berichtet, was wir gesehen haben. Besonders der Direktor des FBI, J. Edgar Hoover, sieht in Martin Luther King nun eine Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Hoover, seit 1924 im Amt, hatte die Bundespolizeibehörde FBI zu einem Kampfinstrument gegen Oppositionelle aller Art gemacht und sich dabei vor allem die US-amerikanische Linke vorgenommen, die er allesamt für Kommunisten hielt. Bürgerrechtskämpfer, Gewerkschafter, Friedensaktivisten, Schauspieler und Musiker. Professor Claiborne Carson, Historiker an der Universität Stanford, schließt aus den archivierten Akten: King is seen as a Soviet agent. King wird als ein Sowjetagent betrachtet. Someone who works directly with jemand, der direkt mit anderen Sowjetagenten zusammenarbeitet. Und man sieht in ihm jemanden, der in der Lage ist, militante Schwarze zu mobilisieren und nach Washington zu bringen. Insofern wird er zu einer doppelten Bedrohung. Und Hoover, so glaube ich, verliert jede Zurückhaltung, die er vielleicht einmal dem FBI auferlegt hatte, und sagt, alles ist erlaubt. In den Archiven finden sich Belege, wie Martin Luther King vom FBI systematisch überwacht, belästigt und bedroht wurde. Die Veranstaltungen der Bürgerrechtsbewegung wurden sabotiert und King öffentlich diskreditiert. Hoover hatte in einem internen Memorandum seine Entfernung von der nationalen Bühne angeordnet. Three or four months before his death. Drei oder vier Monate vor Kings Tod nannte FBI-Direktor J. Edgar Hoover the most notorious liar King den schlimmsten Lügner im Lande. That was character assassination. Das war Rufmord. And we know that character assassination very often precedes physical assassination. Rufmord auf dem physischen Mord vorangeht. So there was this tremendous effort to discredit. Wir sehen diese ungeheuren Anstrengungen, King und viele der anderen Führungspersönlichkeiten zu diskreditieren. Bereits unmittelbar nach der Verleihung des Friedensnobelpreises erhält King einen anonymen Brief, der ihn ohne Umschweife auffordert, seinem Leben ein Ende zu setzen. Neu und erst jetzt bekannt geworden ist die unzensierte Version des Schreibens, mit dem das FBI seinen Gegner zermürben und in den Selbstmord treiben wollte. Entdeckt wurde es von der Historikerin Beverly Gage im US-Nationalarchiv, bei Recherchen zu einem Buch über J. Edgar Hoover, das in Kürze erscheinen soll. Dieser Brief ist das offenkundigste Symbol einer breit angelegten Kampagne gegen King und die Bürgerrechtsbewegung. Ganz allgemein gegen die Linke in den 1960er Jahren. 1963, direkt nach dem March of Washington, war das FBI alarmiert über Kings wachsenden Einfluss. Und so wurden seine Hotelzimmer, sein Haus und sein Büro verwanzt. So hatten sie eine enorme Menge an Informationen über sein Privatleben, seine politischen Aktivitäten und viele seiner Mitarbeiter. Beim Spitzeln halfen auch Personen, die zum engsten Umfeld Martin Luther Kings gehörten. So wurde erst 2010 entdeckt, dass einer der bekanntesten Fotografen der Bürgerrechtsbewegung, Ernest Withers, als Informant des FBI arbeitete. Auch der anonyme Drohbrief vermittelt den Eindruck, von einem enttäuschten Mitkämpfer Kings verfasst worden zu sein, war tatsächlich aber von Hoover und seinem Stellvertreter formuliert worden. Angesichts deines minderwertigen, abnormalen persönlichen Verhaltens ist dein Name nicht eine Anrede wie Herr oder Pfarrer oder Doktor würdig. Du bist kein Geistlicher und das weißt du auch. Ich wiederhole, du bist ein kolossaler Betrüger und ein bösartiger Gemeiner dazu. King Wie für alle Betrüger ist dein Ende nah. Du hättest unser größter Anführer sein können, aber du bist erledigt. Deine Ehrendoktorwürden, dein Nobelpreis, welch makabre Farce, und die anderen Auszeichnungen werden dich nicht retten. King, ich wiederhole, du bist erledigt. Das Schreiben benutzt außereheliche Beziehungen Kings, um ihn zu erpressen und zu diskreditieren. Offenbar hatte das FBI King systematisch abgehört, wo immer er sich auch aufhielt, und ihm die abgehörten Tonbandaufnahmen zugeschickt. Weiter heißt es im Begleitschreiben: Niemand steht über den Fakten, nicht einmal ein Betrüger wie du. Lausche mit deinem sexuell-psychotischen Gehör der beigelegten Tonbandaufnahme. Du wirst hören, wie du für alle Ewigkeit enttarnt bist in all deinem Schmutz, Dreck und bösen und idiotischen Gerede. Alles aufgezeichnet, deine Sexorgien, alles aufgezeichnet, auch vorher schon, alle deine Ehebrüche, deine Sexorgien, bis weit in die Vergangenheit. Das hier ist nur ein winziges Beispiel. Die amerikanische Öffentlichkeit, die kirchlichen Einrichtungen, die dich unterstützt haben, reformiert, katholisch und Juden, werden erkennen, was du wirklich bist, ein bösartiges, abnormales Tier. Ebenso andere, die dir geholfen haben. King, du hast nur noch einen Ausweg. Du weißt, was ich meine. Es gibt nur noch einen Ausweg. Nimm ihn, bevor dein dreckiges, abnormales, betrügerisches Selbst der Nation offenbart wird. Doch King tut seinen Verfolgern nicht den erhofften Gefallen. Stattdessen verschärft er in seinen Reden und Predigten die Kritik an einem Wirtschaftssystem, das soziale Ungleichheit nicht beseitigt, sondern produziert. Er stirbt durch einen einzigen Präzisionsschuss nur einen Monat vor einem weiteren geplanten Marsch auf Washington. Auch der schwarze Sprinter Tommy Smith erhält nach der Siegerehrung von Mexico City Morddrohungen. Ich glaube, nur wenigen Menschen in einer Position wie meiner war damals bewusst, was J. Edgar Hoover trieb. No, I did not know in depth. Nein, mir war nicht klar, dass ich beobachtet wurde. I didn't learn that until later. Das erfuhr ich erst später. I thought I was doing nothing Ich glaubte ja, nichts Falsches getan zu haben. I was a non-violent kid. Ich war ein Leben lang ein gewaltfreier Mensch. And now people want to kill me because Und jetzt wollten mich Leute umbringen, weil ich die Notwendigkeit für Menschen wie mich erkannt hatte, etwas Gutes zu tun in einem System, das mich nicht repräsentiert. Ich bin nicht King. Nur jemand, der getan hat, was er für notwendig hielt. Und trotzdem bekam ich Schwierigkeiten und meine Haltung ist immer noch dieselbe wie damals. Ich hatte Glück, nicht umgebracht zu werden. Ich war nicht wichtig genug. Meine Position war keine politische. Anders als die von King. Which was different from King. Starb der schwarze Bürgerrechtler mit seinem Traum von einem Amerika ohne Rassen- und Klassenschranken also, weil er den Mächtigen zu gefährlich wurde? Die offizielle Antwort von Staat und Justiz heißt nein. Schnell gilt der Fall als geklärt. Ein weißer Einzeltäter habe gemordet aus Hass und rassistischen Motiven für ein Kopfgeld. Sein Name James Earl Ray. Ray wird im Juni 1968 verhaftet. Unter Druck gesteht er die Tat, erklärt, er habe King aus dem Badezimmer eines gegenüberliegenden Hauses erschossen. Ray wird, wie es das US-amerikanische Recht ermöglicht, ohne Prozess zu 99 Jahren Haft verurteilt. Schon bald jedoch widerruft er sein Geständnis und verlangt ein ordentliches Gerichtsverfahren. Erfolglos. Ray stirbt 1998 im Gefängnis an Nierenversagen. Doch kurz darauf kommt es in Memphis zu einem Prozess, den kaum jemand noch für möglich gehalten hatte. 1999, über 30 Jahre nach dem Tag, an dem Dr. Martin Luther King im Alter von 39 Jahren ermordet wurde, erklären 12 Geschworene die These vom Einzeltäter für hinfällig. Nach der Vernehmung von über 70 Zeugen legt der Vorsitzende Richter James Swearingen der Jury 2 Fragen vor. War Lloyd Jowers Teil eines Komplotts zur Schädigung Kings? Und wenn ja, waren nach Überzeugung der Geschworenen auch Regierungsstellen an diesem Komplott beteiligt? Die Jury bejaht beides. Nachdem sie alle Beweise, die abschließenden Ausführungen und meine Anweisungen gehört hatten, haben sie sich beraten und kamen zu dem Schluss, dass es eine Verschwörung gegeben hat. Dass James Earl Ray ihrer Meinung nach nicht der Einzeltäter war. And that there were other, und dass es andere gegeben hat. Without naming exactly who they were, ohne genau zu sagen, wer diese anderen waren, die an dieser Tat beteiligt gewesen sein müssen. Some others involved in this act. Das Verfahren in Memphis ist ein Zivilprozess, angestrengt von der Familie King. Der Beklagte, Lloyd Jowers, hatte einige Jahre zuvor unter Eid versichert, an einem Mordkomplott gegen Martin Luther King beteiligt gewesen zu sein. In dem Verfahren verlangt die Familie King von Lloyd Jowers nur einen symbolischen Schadensersatz von $100. Doch der Prozess eröffnet die Möglichkeit, Zeugen zu vernehmen, die bisher nie gehört worden waren. Lloyd Jowers hat eine bewegte Vergangenheit. Er war Polizist, Taxifahrer, Laienprediger und führte während der Ermordung Kings ein Lokal direkt gegenüber dem Tatort. Als einer der ersten Zeugen berichtet der Taxifahrer James Milner, der mit Lloyd Jowers eng befreundet war, was dieser ihm über die Planung des Mordes anvertraut hatte. Er sagte, dass 5 Männer an der Planung beteiligt waren. 2 kannte er nicht, aber 3 waren ihm bekannt. Einer war ein Freund, mit dem er immer zur Jagd fuhr. Der andere war ein Polizeioffizier, mit dem er vor Jahren Streife gefahren ist, als er selbst noch Polizist war. Und der dritte war jemand, den dieser Offizier mitbrachte, und der hieß Johnny Barger. Der zweite heißt übrigens Earl Clark. Mit dem ist er immer in Mississippi auf Jagd gegangen. Schemenhaft lässt sich nach 4 Verhandlungswochen der Ablauf einer Verschwörung zum Mord erkennen. Vorbereitet mit Hilfe von örtlichen Angehörigen der Mafia, abgesichert durch staatliche Sicherheitskräfte, exekutiert von einem ehemaligen Polizeioffizier. Doch 3 Jahrzehnte nach der Tat ist das mediale Interesse an Aufklärung eher verhalten. Für den Sender ABC wird dessen Regionalkorrespondent Wendell Stacy, eigentlich Sportreporter, zum Prozessauftakt geschickt. It was a media circus, as they say in the Am Anfang war es der reine Medienzirkus, wie man so sagt. Core TV war da, alle anderen Sender waren anwesend. CNN war mit 2 Teams da. Alle Lokalsender waren gekommen. Die regionalen Sender kamen. Und um das Gericht wimmelte es von Übertragungswagen. Die meisten der sensationshungrigen Journalisten interessieren sich für den Auftritt der leidgeprüften Witwe Martin Luther Kings. Everyone's focus was. Jeder richtete sein Augenmerk auf das, was sich dort abspielte. Darin konzentrierte sich alles, was sich bis dahin ereignet hatte. Hier saß der Mann, der vermutlich der Mörder war oder zumindest an der Tötung ihres Gatten beteiligt war. Und 3 Meter entfernt saß Coretta. Sie sah sich kurz an und dann trat sie vor und leistete ihren Eid. Zumindest für mich entstand dieses überwältigende Gefühl, Zeuge zu sein, wie Geschichte geschrieben wird. And that's when I began to recognize just the magnitude of what was taking place. Und mir wurde klar, wie bedeutend das war, was sich da abspielte. Sie trat als Erste in den Zeugenstand und dann wurde im Laufe der Zeit die Wichtigkeit dieses Ereignisses offensichtlich. Nicht nur für die Familie King, nicht nur für Memphis, nicht nur für diesen Einzelfall, sondern für die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung. Sie hatte sich überwunden, an einen Ort zurückzukehren, der für sie mit außerordentlich viel Schmerz verbunden war. Nach Memphis zu kommen, war für diese Frau die Hölle. In seiner Rekonstruktion der Ereignisse stellt das Gericht fest, dass der tödliche Schuss nicht, wie im ersten Geständnis von James Earl Ray behauptet, aus einem Badezimmerfenster abgegeben wurde, sondern aus dem darunterliegenden Gebüsch. Ohne um die Bedeutung seiner Bilder zu wissen, hatte der deutsche Fernsehkorrespondent Gerd Ruge am Morgen nach dem Mord Aufnahmen vom Tatort gemacht, der kurz darauf vollständig verändert wird. Auch das kommt erstmals im Zivilprozess 1999 zur Sprache. Maynard Stiles ist 1968 Leiter der Stadtreinigung von Memphis. Er erhält am Morgen nach Kings Ermordung einen seltsamen Auftrag. Ich erhielt einen Anruf von Inspektor Evans, so gegen 7 Uhr morgens, indem er mich bat, Gestrüpp und Schutt von einem unbebauten Gelände zu entfernen, das in der Nähe des Attentats lag. Sie begaben sich zu diesem Grundstück und unter Führung der Polizei, wer auch immer damals das Kommando hatte, führten sie die Säuberung auf eine langsame, systematische und akribisch genaue Weise durch. Für den Prozessbeobachter und Fernsehreporter Wendell Stacey ein ungeheurer Vorgang, der allen Regeln der Spurensicherung widerspricht. Ein Polizeioffizier und seine Mannschaft fuhren zum Tatort, um Beweisstücke zu entfernen und ihn mit ihren eigenen Fuß- und Fingerabdrücken zu übersäen und um Gebüsch und Bäume zu entfernen. Stellen, an denen ein Scharfschütze oder ein Attentäter oder ein Komplize sich hätte verstecken können oder sich versteckt hat. Schon am Tag vor dem Mord geschehen um den Tatort herum seltsame Dinge. Direkt gegenüber dem Lorraine Motel befindet sich die Feuerwache Nummer 2. Erst seit wenigen Jahren dürfen hier auch schwarze Feuerwehrleute Dienst tun. Kurz vor dem Attentat wird das offenbar zum Problem, wie sich der ehemalige Feuerwehrmann Floyd Newsom erinnert. This incident happened the night before the assassination. Als ich am Abend vor dem Attentat nach Hause kam, hatte ich eine Nachricht von meinem unmittelbaren Vorgesetzten. For me to call him. Als ich ihn dann anrief, teilte er mir mit, not to report to my regular assignment the next day. Ich solle mich am nächsten Tag nicht an meiner regulären Arbeitsstelle melden. More strange, was noch eigenartiger ist, the company that I was die Mannschaft, zu der ich gehörte, Wagen Nummer 5, benötigte eine bestimmte Anzahl Männer, um dienstbereit zu sein. Als sie mich also von meiner Mannschaft abkommandiert hatten, mussten sie mich durch jemand anderen ersetzen. They had to replace me with another person. Floyd Newsom erfährt später, dass seine Verlegung auf Anordnung der Polizei erfolgte. Das Dach der Feuerwache Nummer 2 liegt an strategisch wichtiger Position. Von hier aus hat man freien Blick auf Zimmer 306, in dem sich Martin Luther King aufhielt. Wie man heute weiß, befanden sich zum Zeitpunkt der Tat in der Wache nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch Polizisten und Sicherheitsbeamte amerikanischer Bundesbehörden. Im Prozess wird auch aktenkundig, dass rund um den Tatort Einsatzgruppen des militärischen Geheimdienstes Position bezogen. Auf einem direkt gegenüberliegenden Wasserturm und im Bahnhofsgebäude waren Scharfschützen in Stellung gegangen. Schon 1965, während eines großen Bürgerrechtsmarsches in Selma, Alabama, war Martin Luther King in das Fadenkreuz derselben Scharfschützen geraten. Im Prozess 1999 werden Abschriften von Interviews mit ihnen als Beweismittel vorgetragen. Den Schützen wurde bei ihrer Einweisung vom FBI mitgeteilt, King sei Anführer einer Bewegung zur Zerstörung der amerikanischen Regierung. Diese Interviews sind Bestandteil des Dr. Martin Luther King Papers Project, einer umfangreichen Dokumentensammlung, die Professor Claiborne Carson an der Universität Stanford betreut. Auch er sagt im Prozess aus. Ein Angehöriger des militärischen Geheimdienstes, der zur Zeit des Attentats in Memphis war, versucht zu erklären, was man von ihnen erwartete. Worauf es letztlich hinausläuft, ist, dass, falls die Lage außer Kontrolle geraten sollte und nach ihrer Situationsanalyse verursachten die Anführer das Problem, dann könnte man die Führer liquidieren und die Schuld den Randalierern zuschieben. Die Einheiten, die sich am Tatort in Memphis befanden, verfügten über Kampferfahrung aus Einsätzen in Vietnam, Laos und Kambodscha. Doch obwohl ihre schriftlichen Aussagen seit dem Prozess 1999 bekannt sind, hat keine Untersuchungsbehörde Schritte unternommen, sie selbst zu befragen. Würde die Vorstellung, dass der militärische Geheimdienst etwa 100 Meter von King entfernt war, als er ermordet wurde, nicht dazu führen, zu sagen, Lass sie uns in einen Gerichtssaal bringen. Lass sie uns unter Eid stellen, um herauszufinden, was sich ereignet hat. Wenigstens um der Information willen. Selbst wenn man absolut davon überzeugt ist, dass die Regierung nicht das Geringste mit Kings Ermordung zu tun hat. Allein die Tatsache, dass sich militärischer Geheimdienst und andere Regierungsbeamte direkt am Tatort befanden. Warum holt man sie nicht und lässt sie ihre Geschichten erzählen? Tell their stories. Dass es 1999 überhaupt zum Prozess kam, ist vor allem der 20-jährigen Recherche des Menschenrechtsanwalts William F. Pepper zu verdanken. Die erfolgreiche Klage gegen Lloyd Jowers hatte er mit Kings Sohn Dexter und Coretta King vorbereitet. Die Tat erscheint nun in einem anderen Licht. I think the assassination was overdetermined. Ich glaube, der Mord war überfällig. Was man festhalten kann, simply the removal of protection, die Aufhebung der Schutzmaßnahmen, removal of King's entree to the White House, die Verweigerung des Zutritts zum Weißen Haus, the removal of positive press coverage, which is fed by, you know, negative reports and by the FBI. Das Ausbleiben positiver Presseberichte, die durch negative Berichte des FBI ersetzt werden. All of that provides a context in which the assassination of King is almost inevitable. All das liefert einen Rahmen, in dem die Ermordung von King fast unvermeidlich wird. Kurz nach dem tödlichen Schuss beugt sich ein junger Schwarzer über King. Seine Identität gilt lange als ungeklärt. Lloyd Jowers nennt ihn später mit Namen. Merrill McCullough, ein Geheimagent, der bei der Planung des Mordes in Jowers Restaurant dabei gewesen sei. Auch McCullough ist bis zum heutigen Tag nicht vernommen worden. Nur wenige Schritte entfernt von der Position des Schützen im Gebüsch befand sich der damalige Hintereingang des Restaurants von Lloyd Jowers. Jowers gab an, dass er die Tatwaffe von dem Schützen, einem Polizeibeamten, übernommen und in seinem Restaurant versteckt habe. Er sagte, er ging so gegen 6 Uhr abends zur Hintertür. Plötzlich hörte er einen lauten Knall. Er sagte, als er das hörte, öffnete er sofort die Tür. Und sobald er die Tür öffnete, übergab ihm einer der Polizisten ein Gewehr. Es rauchte noch aus dem Lauf. Gemeinsam mit meinem Kollegen Pagonis Pagonakis habe ich diesen Prozess für das Fernsehen dokumentiert. Der Titel der Dokumentation: Martin Luther King, ein Staatsverbrechen. Dafür hatten wir Zugang zu Bild- und Tonmaterial sowie den vollständigen Akten mit über 70 Zeugenaussagen. Auch wenn damals manches offen blieb, der Prozess und sein Urteil hätten der Anfang einer umfassenden Aufklärung sein müssen. Doch davon kann bis heute keine Rede sein. Es gab keine größeren Reaktionen, kein Aufbegehren oder so etwas. Tatsächlich war es sogar so, dass die Zeitungen zurückschreckten. Ich weiß nicht, es schien so, dass alle aus irgendeinem Grunde, ich sage nicht, dass man sie gezwungen hat. Ich sage nicht, dass man Angst hat. Ich weiß einfach nicht, warum sie vor diesem Thema zurückwichen. Und dieser Fall hat nichts verändert. Im Jahre 2000 veröffentlichte das US-Justizministerium einen Bericht, der erklärte, man habe selbst eine Untersuchung durchgeführt. Dabei sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass in der strafrechtlichen Behandlung des Falles King keine Fehler begangen wurden. Es gäbe keine Beweise, die irgendwelche weiteren Untersuchungen rechtfertigen würden. William Pepper, der Anwalt der Familie King und Autor dreier Bücher über die Ermordung Martin Luther Kings, stellt ernüchtert fest: Die Wahrheit rührt an den Kern der Funktionsweise der Regierung in den Vereinigten Staaten und einiger ihrer fragwürdigen Behörden. Und wenn man diese Wahrheit jemals ans Licht kommen ließe, wenn die Menschen in Amerika zum Beispiel den Prozess, den wir 1999 hatten, jemals sehen würden, wenn sie jemals die Aussagen der 70 Zeugen hören würden, dann wären sie sprachlos, dass ihre Regierung solche Dinge tun kann. Hey, hey, what do you say? MLK every day. Hey, hey, what do you Zweifel. 50 Jahre nach seinem Tod ist Martin Luther Kings Traum von der Rassengleichheit unvergessen. Gerade weil er noch immer nicht Realität geworden ist. Doch die Figur des wortgewaltigen Predigers ist zur ahistorischen Ikone geronnen. Ein Prophet des Guten, auf den eine ganze Nation stolz sein will. Nach seinem Auftritt in Memphis plante Martin Luther King 1968 eine Rede zur Lage dieser Nation. Einige Stichworte hatte er bereits notiert. Auch die Überschrift stand bereits fest. Why America may go to hell. Warum Amerika zur Hölle fahren könnte. Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that, anyway. Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think that this great man is dead. Oh yeah. Du bist erledigt. Die Ermordung Dr. Martin Luther Kings und das FBI. Feature von Klaus Bredenbach. Es sprachen Michael Rotschopf, Christian Brückner, Werner Rehm, Gerd Warmeling, Nina Weniger, Andreas Pietschmann, Justus Carrière und Michael Evers. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leyers. Regie Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Martin Luther King just died in vain.